Wir lesen weiter im Hebräerbrief heute, Vers 13 bis 20. Das feststehende Seelenheil in Christus. Ich lese am besten die zwei vorhergehenden Verse mit, die wir schon in der letzten Stunde betrachtet haben und die mitteilen, worum es eigentlich geht. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er keinen größeren hatte, bei dem er schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht alle Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Soweit Gottes Wort. Es geht darum, in diesem Abschnitt, so wie auch schon zuvor, an dem geoffenbarten Messias festzuhalten. Und wir merken, wie schwer das auch in unserer Zeit ist. Nicht nur festzuhalten im Bekenntnis, dass ich das vielleicht aufs Papier bringe, ich bin ein Christ, sondern im Bekenntnis des Vertrauens in jeder Situation, des Glaubens, dass die Verheißungen Gottes stimmen. Das ist oftmals auch heute ein schwieriger Weg. Wir kommen manchmal ins Wanken und sprechen ja nicht alles aus, was wir denken. Wenn wir das alles aussprechen würden, würden wir vielleicht vor uns selbst oder andere vor uns erschrecken, was wir manchmal denken. Wie viel Unglauben oder Misstrauen wir in unserem Herzen haben. Innerlich fragen wir ja, warum, Gott, lässt du das zu und machst dies? Ja, ist er überhaupt da? Und vieles andere mehr. Hier wird jedenfalls behandelt in diesem Text: Wir wünschen, dass ihr fest bleibt an dem, was ihr gelernt habt. Denn es gab sofort nach der Bekehrung der Einzelnen, nach der Wiedergeburt, viele, viele Anfechtungen. Da ging es dann massiv los, dass der Glaube gestört und zerstört werden soll. In der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass die Apostel sofort zitiert worden sind vor den religiösen Hohen Rat. Man verbot ihnen, im Namen Jesu zu reden. Man ging sogar so weit, dass man sie stäubte, also schlug und auch ins Gefängnis warf. Das war der Anfang des neuen Lebens mit Christus. Und die Frage kann natürlich gestellt werden, ja, wo ist denn der Herr jetzt? Jetzt zeugen wir von ihm, wir haben den Heiligen Geist bekommen und schon werden wir verfolgt. Aber es war ja anders. Die Apostel gaben das gute Vorbild und sagten, sie freuten sich sogar, dass sie würdig gewesen sind, um Jesu Willen zu leiden. Also, ihr sollt nicht träge werden, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld, beides hängt zusammen, Glauben und Geduld. Ich glaube an das Wort Gottes, dass das sich erfüllt und ich warte darauf. Und wenn ich 50 Jahre warten muss, es wird sich erfüllen. Gottes Wort erfüllt sich immer. Und so geht es uns ja als Gläubige auch, das ist ja auch für uns heute geschrieben. Wir haben das volle Heil in Jesus noch nicht vor Augen. Wir kennen noch nicht die gesamte Fülle, was Erlösung bedeutet. Wir kennen nur einen Teil. Und mit diesem Teil gehen wir durch die Zeit. Aber wenn wir auch nicht alles genau ganz sehen, was werden wir sein? So sollen wir doch daran festhalten, dass wir das Ziel erreichen. Im Glauben durch den Heiligen Geist wissen wir, dass das Ziel für uns festgestellt und festgelegt ist. Petrus sagt das zum Beispiel so in seinem ersten Brief, 1. Kapitel, Vers 8 und 9. Ihn habt ihr nicht gesehen, Jesus, und ihr habt ihn doch lieb. Das ist doch ein Wunder. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr glaubt an ihn. In euch ist immer wieder das Zeugnis, dass er wirklich da ist. Ihr werdet euch dann aber, und jetzt wird von der Zukunft gesprochen, ihr werdet euch. Ihr werdet etwas tun, was ihr im Moment noch nicht so tut, weil ihr die Fülle der Erlösung und die Vollkommenheit noch nicht seht. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seligkeit. Mit anderen Worten, ihr wisst, die Seligkeit ist da, das Ziel ist festgesteckt, aber ihr habt es noch nicht so sichtbar einnehmen können. Aber wenn das kommt, werdet ihr euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude und werdet vollkommen in der Seligkeit sein. Also, wenn wir auch das Ausmaß des Heils für unsere Seele noch nicht gänzlich erkennen, sagt uns doch der Heilige Geist, es ist alles da. Denn der Geist Gottes sagt, wir sind Kinder. Wir dürfen aber lieber Vater zu Gott sagen. Und das Gleiche ist ermahnend hier im Hebräerbrief auch an die gläubig gewordenen Juden. Haltet fest an dem, was ihr gerade jetzt gelernt habt. Auch wenn ihr noch nicht alles schauen könnt, auch wenn äußerlich gesehen alles in Frage gestellt wird, euer Glaube, ihr werdet verfolgt, offenbar ist keine bewahrende Kraft Gottes da, man kann mit euch machen, was sie wollen, und Gott scheint zuzusehen, haltet dennoch fest an dem geoffenbarten Glauben an Jesus Christus. Er erinnert die Gläubigen daran, an den Abraham, an die Verheißungen, die Abraham bekommen hat. Zu einer Zeit, wo alles unmöglich schien. Abraham mit seiner Frau Sarah, lange verheiratet, keine Kinder. Und dann kam diese Verheißung, er soll ein Segen sein und sein Same soll sich ausbreiten zu einem großen Volk. Und er und seine Nachkommen werden ein Segen für alle Nationen sein. So lesen wir es in 1. Mose 12, ja, als Abraham nun sein Vaterhaus verlassen hat und er nun in ein Land gehen sollte, was Gott ihm zeigt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Die Wiederholung dieser Aussage finden wir dann im 13. Kapitel. Da wird dasselbe nochmal gesagt. Kannst du die Sterne zählen? Ich will dich segnen, sollst ein Segen sein. Und als er dann den verheißenen Samen bekam, den Isaak, und ihn opfern sollte und auch opfern wollte, um Gott die Ehre zu geben, hieß es wiederum, tu es nicht, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, du sollst ein Segen sein. Daran erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes die Gläubigen, die jetzt angefangen haben zu glauben, denkt bitte an den Abraham, hat Gott sein Wort erfüllt oder nicht? Ja, er hat es erfüllt. Er hat es erfüllt und zwar, obwohl Abraham 25 Jahre noch warten musste. Er musste warten auf den Isaak. Er war 75, als ihm gesagt wurde, dass er ein großes Volk werden würde und dass seine Nachkommen ein Segen werden für alle Nationen auf Erden. Und wer dich segnet, soll gesegnet werden. Und mit fast 100 war erst der Sohn da, der Sohn der Verheißung. Und so wandeln wir auch jetzt im Glauben, um einst die ganze Erfüllung des Wortes Gottes erleben zu dürfen. Alle Verheißungen, die uns als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu gegeben sind, werden sich erfüllen. Und Paulus hat das auch so wunderbar geschrieben in 2. Korinther 5. Immer wieder musste ja die Mahnung ausgesprochen werden, weil wir als Gläubige auch sehr verunsichert werden können durch Geschehnisse in dieser Zeit. Und das wusste der Herr und deswegen hat er durch seine Apostel, durch die Boten auch die Gemeinde immer wieder ermutigen wollen. 2. Korinther 5, Vers 7, da heißt es, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben auf das, was Gott verheißen hat, was wir aber noch nicht sehen. Und wir wollen uns nicht davon irre machen lassen, als ob es nicht da wäre, was wir nicht sehen, sondern wenn Gott sagt, die Ewigkeit ist da und das himmlische Jerusalem ist da und die Herrlichkeit ist da, dann glauben wir das und halten daran fest, egal welche Stürme um uns herum sind. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getröstet, heißt es dann hier weiter, und haben Lust, den Leib zu verlassen. Mit anderen Worten, wir möchten vom Glauben schon zu dem Schauen kommen. Wir sind getröstet darüber, dass es echt da ist. Wenn wir nicht wüssten, es ist nicht da, na, dann bleiben wir lieber im Glauben und wollen jetzt gar nicht zum Schauen kommen, sondern wir wollen einfach nur hier im Glauben, dass hier auf der Erde alles gut geht, bleiben. Aber hier heißt es, wir sind getröstet darüber, in dem Wissen, es ist so, wie der Herr verheißen hat. Darum haben wir Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn, denn da gibt's ein Zuhause. Das ist lebendiger Glaube, Glaube und Geduld auf das, was da vorhanden ist. Weil ich weiß, es ist vorhanden, kann ich darauf warten. Ich kann auf etwas nicht warten, wovon ich nur vermute, es könnte da sein. Und wenn es mir zu lange dauert, dann hake ich es einfach ab. Dann mache ich was anderes. Ja, aber das Wissen, und das will hier der Schreiber des Hebräerbriefes auch neu in das Herz sprechen. Schaut mal, wie das bei Abraham zuging. Er hat es 25 Jahre nach dieser Verheißung, dass er einen Samen hat, der sich dann vermehrt und zu einem Volk wird, hat er das bekommen. Und in 1. Korinther 13, Vers 12 sagt ja der Apostel auch, jetzt erkenne ich es nur stückweise. Aber er will damit nicht sagen, dass nur stückchenweise die Verheißung da ist. Nein, die Verheißung ist total da, aber die Erkenntnis des Inhalts dieser Verheißung, die ist stückchenweise da. Bis ich dann erkenne, was wirklich da ist, wie ich jetzt erkannt bin. 1. Korinther 13. Das soll uns also ermutigen und das sollten die Gläubigen damals ermutigen. Und wisst ihr, wenn wir die Werdegänge der Christenheit mal so nachschauen, also da gab es ja viel Unschönes. Wenn wir an die Arenen denken, in denen die Christen den Tieren vorgeworfen wurden, gekreuzigt worden sind, ertränkt worden sind, auch was alles so geschehen ist, also da müsste man ja sagen, also davon will ich mich gerne fernhalten. Da lohnt sich's doch nicht, Christ zu sein, wenn ich solche Schwierigkeiten kriege. Aber die Gläubigen, sie haben aufs Ziel geschaut. Sie wussten, das Ziel ist da. Und deswegen ließen sie diese Trübsalen an sich ergehen und erduldeten sie, weil sie wussten, das Bessere kommt noch. Das steht ja dann auch im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Erinnerung an Abraham. Gott hält sein Wort immer. Psalm 33 heißt es ja auch, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Das hält er ganz gewiss. Wenn wir jetzt gerade von unserem jahrzehntelangen Eheleben reden, dann fing es ja auch so an, dass wir gebetet haben, Herr, wenn du unser Leben aus dem jetzigen Zustand herausnimmst, sind wir ganz gewiss, dass du den neuen Zustand umsorgen und fördern willst. Denn ohne dich geht das nicht. Wenn du deine Verheißung nicht erfüllen würdest, könnten wir unseren alten Lebenszustand nicht verlassen. Wir können ihn aber verlassen, weil du uns gerufen hast, weil wir wissen, du stehst zu deinem Wort und wir möchten ein offenes Herz haben für dein Wort, dass wir A bis Z auch alles erwarten und haben uns dann so gesagt und manchmal im Gebet ausgedrückt, dein Wort, die Bibel, muss ein Handbuch für den Alltag, für das Leben sein. Es muss stimmen, was da drin steht. Wenn das nicht stimmt, ja, dann sind wir ja verlorene Leute. Das eine verlassen wir, das neue haben wir nicht gewiss. Wo gehen wir denn dahin? Also, das Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Es wird alles in uns erfüllt und mit uns erfüllt, was der Herr versprochen hat. Auch nochmal im 2. Korinther 1, Vers 20, da steht auch dieses wunderbare Wort, denn alle Gottesverheißungen, alle Zusagen sind in Christus Ja und Amen. Darum sprechen auch wir in ihm das Amen, Gott zu lobe, in ihm das Amen. Wir sagen, jawohl, du hast recht. Und das macht uns stark, liebe Geschwister, und das sollte auch diese damals stark machen, die Gläubigen, dass sie sagen, ja, dann achten wir nicht auf die Widrigkeiten und das, was die Leute um uns herum sagen, sondern wir achten nur auf den Heiland, den wir jetzt kennengelernt haben. Der Glaube an den Messias, Jesus Christus, das Handeln durch seine Führung, die er gibt, und das Erreichen des geistlichen Zieles in Ewigkeit erfährt immer die Erfüllung aller Verheißungen. Und zwar nicht um unseretwillen, sondern um Gottes Willen. Gott zu lobe. Wenn wir also glauben und Geduld haben und die Verheißung erlangt, dann wird Gott geehrt darüber. Und wenn ich will, dass Gott geehrt wird in meinem Leben, dann ist mir der Glaube und die Geduld anbefohlen, damit auch das zum Zuge kommt, was er mir geben will und andere erkennen können, dass Gott der Geber der guten Gaben ist. Wir haben eine doppelte Sicherheit, das wird hier angesprochen, eine doppelte Sicherheit. Die zukünftige Lebensverheißung durch den einzigen Sohn Abrahams mit Sarah, sie hatten nur den einen, Abraham hatte mit Sarah nur einen Sohn. War der einzige Sohn, das ist schon eine Vorschattung auf den eingeborenen Sohn Gottes. Ja. Die zukünftige Lebensverheißung durch diesen einzigen Sohn bestätigte Gott sogar noch mit einem Eid. Er hat nicht nur verheißen, dass dieser sich vermehren wird zu einem Volk und wir wissen ja, wie das dann weitergegangen ist, sondern er schwur. Einen Eid legte er noch obendrauf, obwohl das Gott gar nicht nötig hatte. Denn das Wort der Verheißung hätte ja genügt, weil Gottes Wort immer höher steht als jedes Menschenwort. Und das lesen wir auch im Propheten Jesaja. Wir kennen auch diese Stelle, Jesaja 55, aber ich möchte sie uns einfach noch mal ins Gedächtnis rufen, um deutlich zu machen, wenn Gott etwas sagt, das ist viel höher und kompetenter als jede menschliche Rede. Also brauchte es in Wahrheit gar keinen Eid. Kapitel 55, Vers 8. Der Herr spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und in Vers 11, so soll das Wort sein, das aus meinem Munde geht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Mein Wort ist höher als das Wort der Menschen, sagt der Herr. Meine Gedanken sind höher. Und es wird nie leer zurückkommen, dieses mein Wort. Es wird ihm gelingen, wozu ich es gesandt habe, geredet habe. Also deutlicher kann es uns nicht gesagt werden. Und hier können wir sagen, na, das hätte ja genügt. Wenn Gott die Verheißung gibt, kann ich sowieso nicht verstehen. Aber was er sagt, gelingt und trifft ein. Und trotz alledem tat Gott im Blick auf den Sohn der Verheißung etwas, das wir noch im irdischen Sinne besser verstehen können, nämlich einen Eid dazu. Er gab noch einen Eid. Ein Eidschwur, wir kennen das, wenn wir vors Gericht zitiert werden, müssen eine Aussage machen, die glaubhaft ist, und wenn sie nicht so glaubhaft erscheint, dann fordert man uns auf und fragt, können Sie das beeidigen? Und dann, wenn wir doch die Wahrheit sagen, sagen wir ja. Gut, dann schwören Sie, Hand auf die Bibel, für Ungläubige vielleicht auf ein Götzenbuch, nehme ich mal an, oder irgendwas anderes, und sagen, dass es die Wahrheit ist. Was passiert dann? Wenn ich diesen Schwur abgelegt habe, dann hört die Diskussion auf. Dann ist der Fall klar und erledigt. Dann legt man ihn zu den Akten. Der hat ja einen Eid geschworen. Dann ist die Sache doch eindeutig. Der Eid macht ein Ende alles, allen Widerspruchs. So lesen wir. Die Wirkung also des Eides bei den Menschen ist eine Befreiung. Eine Befreiung über dem weiteren Nachdenken, ob es möglich oder unmöglich ist. Wie haben wir hier gelesen im Hebräerbrief? Er macht ein Ende des Haders, ein Ende der Ungewissheit. Und das hat Gott getan. Ich habe sogar einen Eid dazu gegeben. Jetzt ist ein Ende der Ungewissheit. Und das hält der Schreiber des Hebräerbriefes den Gläubigen vor und sagt, schaut, wenn Gott sogar noch, der es nicht nötig hat, einen Eid dazu gibt, dann könnt ihr aufhören, darüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige Weg ist. Wir hatten ja in den vergangenen Stunden darüber gesprochen, dass es ja gerade bei denen, die einen Gottesdienst schon gehalten haben im alttestamentlichen Sinne, immer wieder die Frage aufkam, was darf ich lassen? Darf ich die Beschneidung lassen? Darf ich das Opfern der Tiere lassen? Darf ich jetzt frei leben und sogar ins Allerheiligste gehen? Als Jesus starb, der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten, Allerheiligste war offen. Darf ich das? Diese Fragen sollten jetzt ad acta gelegt werden. Du darfst, du bist frei, du musst nicht mehr dem Gesetzlichen angehören. Du musst nicht mehr dem alttestamentlichen Gottesdienst nachfolgen. Du sollst jetzt Jesus und darfst Jesus nachfolgen. Mit dem Eid, der hier vorgehalten wurde, sollte ein Ende jeglicher Diskussion darüber geschaffen werden. Gott hatte es nicht nötig, aber er tat es. Er wollte auch den Gläubigen eine dauerhafte Sicherheit darüber geben, dass sich nichts mehr an dem Zustand der Seligkeit, der Erlösung durch Vollkommenheit ändern wird. Das vollbracht Jesu am Kreuz ist fertig, daran ändert sich nichts mehr. Sie müssen nicht auf einen anderen Messias warten. Sie müssen nicht eine andere Erlösungsform noch für sich suchen oder vielleicht in die alte Vorstellung zurückfallen. Sondern es ändert sich nichts mehr. Ein Eid macht ein Ende jeglicher Diskussion. Die Hebräer glaubten ja an Abraham und auch an das Wort, das an ihn ergangen war. Sie haben das ja erlebt. Abraham gilt ja, und der Apostel Paulus hat das mit aufgegriffen im Römerbrief, gilt als Vater der Beschneidung, Vater der Gerechtigkeit, Vater des Glaubens. Er ist überall präsent als ein positives Aushängeschild. Ich lese uns mal in Römer 4 diese Verse ab Vers 3. Da heißt es, die Schrift sagt, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Und in Vers 12, da wird beschrieben, und Vers 11 schon, das Zeichen der Beschneidung, aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet wird zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Also hier wird deutlich gesagt, dass Abraham ja bekannt war und auch das Vorbild in allen Dingen. Und deswegen lebt es wieder hier auf im Hebräerbrief. Denkt an ihn, was Gott ihm verheißen hat, was er ihm gegeben hat, wo er ein Vorbild geworden ist, und lasst euch nicht mehr davon irre machen, von dem, was um euch herum gesagt wird. Ein anderer Punkt ist dann die absolute Sicherheit für die Erben, für die, die danach kommen. Diese Beweisführung hier in diesem Text ist, dass sich die Verheißung für das Glaubensvolk sogar mit dem Zugang zum Ewigen, zum Allerheiligsten. Wir müssen das mal durchdenken. Ich glaube, manchmal erfassen wir viel zu wenig, was das bedeutet, Zugang zum Allerheiligsten zu haben. Da könnte man erzittern. Warum? Jeder, der in das Allerheiligste schritt, ohne die Berufung zu haben, war des Todes. War des Todes. Und dass wir den Zugang zum Allerheiligsten haben, das ist eine gewaltige Veränderung im Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt. Wir dürfen in die unmittelbare Gegenwart des lebendigen Gottes kommen, in das Allerheiligste. Und das ist auch den gläubigen Nachkommen verheißen, nicht nur dem Abraham. Gott wollte den Erben der Verheißung übermäßig beweisen, dass sein Rat nicht wankt, sondern fest bleibt. Jesus Christus, der Erlöser, musste ja aus Israel, aus Juda stammen und kommen. So war es verheißen, so musste es geschehen. Hätte Gott nur sein Wort der Verheißung gesagt, also nur gesprochen, würde die Nachkommenschaft dieses Wort als nur an Abraham gerichtet erkennen können. Darum hat er es also mit einem Eid belegt, dass es für alle gilt, nicht nur für Abraham. Man hätte ja sagen können, ach, er hat ja damals nur zu Abraham gesprochen. Nein, er hat ein Eid draufgelegt, damit es auch für die Nachkommenschaft gilt. Nicht nur für den einen Sohn, den Abraham bekommen sollte, sondern für alle, die danach kommen. Durch diese zwei Stücke, Verheißung und Eid, soll die Glaubensgewissheit auch in Zeiten, und jetzt kommen wir da gedanklich zum Anfang zurück, in Zeiten der Anfechtung festbleiben. In Zeiten der Anfechtung. Und einmal heißt es in der Schrift, ihr habt ja noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also das Wort Anfechtung geht auch so weit, dass unser äußeres Leben in Gefahr gerät. Aber da, wo es in Gefahr gerät, sollen wir auch noch festbleiben können. Wir bewundern und bestaunen die Märtyrer, dass sie brennend am Leibe noch Lieder singen konnten und Gott loben konnten. Das ist nur darauf zurückzuführen, weil sie festgeblieben sind im Glauben an ihren Heiland, der alles vermag. der sogar den brennenden Leib so gestalten kann, dass Loblieder noch daraus kommen. Deswegen konnten sie das. Wir müssen die Menschen nicht bewundern, insofern, dass sie eventuell starke Menschen gewesen wären. Nein, sie hielten fest am Glauben, an Jesus. Und er sorgte für sie auch in diesen Situationen. Also Verheißung und Eid sollen dazu dienen, dass wir auch in Zeiten der Anfechtung immer fest bleiben. Wenn Gott Dinge tut, die eigentlich nur unter Menschen zur Sicherheit üblich sind, soll es immer den Nachdruck der aktiven Zuwendung Gottes zeigen und aufzeigen und geben. Er hat für sein Volk gesorgt und sorgt weiter für die Ewigkeit. Das können wir jetzt ganz persönlich nehmen. Er hat für uns gesorgt und er wird weiter sorgen bis in Ewigkeit. Er hört nicht irgendwann auf. Das soll uns ermutigen, auch im persönlichen Glaubenskampf im Alltag. Wir sind oftmals so verzagt, als ob Gott nicht mehr weiter sorgen wollte. Doch, er sorgt weiter, wenn wir nur an ihm festhalten. Der Anker, so haben wir gelesen, der Anker des Glaubens und der Hoffnung geht in das Allerheiligste. Die Gemeinde, besonders aus den Juden, sollte weiter daran erinnert werden, dass die göttliche Verheißung zum Leben nicht nur, und das halten ja leider manchmal auch heute noch Christen so fest, nicht nur im Maßstab der Gebote zu finden ist. Das war der Lebensmaßstab. Und manche stürzen sich, ich sage es mal so salopp, auf die 10 Gebote und versuchen, sie einzuhalten. Ist gut, dass man weiß, wie sie lauten. Aber da ist die Lebensverheißung nicht völlig drin, sondern die Lebensverheißung ist im Glauben an Jesus Christus. Da ist sie völlig, ohne Runzel, ohne irgendwie einen Abbruch, denn er, Jesus, hat das Gesetz erfüllt. Er hat ein Leben ans Licht gebracht, das nicht zerstört werden kann, auch nicht durch eigene Versäumnisse. Das menschliche Wesen hat keinen Zugriff auf dieses Leben, weil Gott selber es geschaffen hat. Merken wir, was wir haben oder vielleicht haben sollten, woran wir uns erinnern sollen? Denn wenn wir das im Glauben festhalten und die Hebräer auch festgehalten haben, können sie getröstet durch die Welt gehen, in diesen Alltag gehen, in dem sie stehen. Dann können sie getröstet auch in Situationen von Schwierigkeiten um sie herum bleiben. Einfach weil sie wissen, ich bin gesichert, ich habe ein Leben in Christus, das kann nie mehr zerstört werden. Gleich, was da kommt. Und das ist doch die Hauptsache. Weil nun, so haben wir gelesen, Christus selbst nicht in das irdische Allerheiligste im Tempel eingegangen ist, sondern in das himmlische. In das himmlische Allerheiligste mit seinem eigenen Blut ist er der Vorläufer für die geworden, die die Erlösung in ihm angenommen haben. Das heißt, er ist nur vorangegangen an den Ort, wo alle Gläubigen auch hinkommen dürfen. Ja, er ist der Vorläufer geworden, um uns mit dem himmlischen Vater zu verbinden. Wer also in dieser Einheit mit dem himmlischen Vater durch den Heiligen Geist steht, der lebt zwar noch im Schauen, im Glauben, wird aber dann das Ergebnis des Glaubens auch voll schauen. Durch den Glauben an den Messias ist also auch unsere Seele mitgenommen worden in das Allerheiligste. Meine Frau und ich, wir versuchen uns immer wieder daran zu erinnern. Denn so oft wir uns daran erinnern, geht es gut, auch im Gespräch. Da kann gar kein Zank aufkommen. Da kann nur gemeinsame Freude aufkommen. Das sage ich mal so nebenbei, weil ich weiß, dass auch Gebrummel und Gemurmel auch unter Glaubensgeschwistern oder Ehen oft an der Tagesordnung ist. Erinnert euch mehr an diese gemeinsame Zukunft. Und von der reden wir dann oft. Wir reden nicht von der Zukunft auf der Erde, sondern wir reden von der gemeinsamen Zukunft dort in der Ewigkeit. Wir sind verankert worden durch den Glauben, verankert. Das ist auch ein wunderbares Bild. Ein Anker, nicht, wird ja von einem Schiff ausgeworfen, damit das Schiff sich nicht wegbewegen kann alleine. Der Anker, der greift in den Meeresgrund ein und hält das Schiff fest. Und so ist unser Glaube gleicherweise ein Anker geworden, der in das Allerheiligste geworfen ist und dort festhängt, und wir hängen an diesem Anker und werden schrittweise hochgezogen. Ich möchte dazu dann auch mal noch Epheser 1 lesen, denn im Kolosserbrief, nur ein Vers zuvor, sagt ja der Apostel Paulus auch, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also es ist fertig, es ist da, wir brauchen nicht schwanken und wanken, es ist mit Christus in Gott verborgen. Und in Epheser 1, Vers 5 zum Beispiel, und dann Vers 12 bis 14 steht ja, wir sind dazu bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Vers 12, warum? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor, also hier merken wir wieder Glaube und Geduld, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also festgebunden, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es ist dort vorhanden, bei ihm, mit ihm. So wie Abraham die Verheißung des großen irdischen Volkes und des Segens für Israel durch die Verankerung des göttlichen Eides empfing und auch die vorgeschattete Begegnung mit dem Friedenskönig, wovon wir immer lesen hier im Hebräerbrief, nämlich Melchisedek, bekam, der ihm ja dann der Brot und Wein, das heißt vorgeschattet schon Leib Christi, Blut Christi, darreichte. So ist auch die Verheißung für das geistliche Volk, das heißt für die Gemeinde Jesu, das Wachstum im geistlichen Segen verheißen und festgelegt. Es wird alles in Erfüllung gehen. Die Erlösung himmlischer Art ist ein solcher fester Anker der Seele. Jesus ist der neutestamentliche Melchisedek, so können wir sagen. Er ist und bleibt der Zugang und die Zugangsgewissheit zum himmlischen Vater, zum Allerheiligsten. Denn er sagt, jeder kommt zum Vater durch mich, der an mich glaubt. Ohne mich kein Zugang zum Vater. Wir können auch noch sagen abschließend, dass Jesus der geistliche Sohn des Vaters ist, so wie Isaak von Abraham. Er ist der geliebte Sohn. Es wurde zu Abraham gesagt, opfer deinen Sohn, den du lieb hast, den einzigen, den geliebten Sohn. Und so ist auch Jesus Christus der eingeborene Sohn des Vaters, der Sohn der Verheißung, der für uns alle gegeben worden ist, damit er sich, und ich sage es mal so menschlich, zu einem großen Volk entwickelt, zu einer großen Gemeinde, die auch zu dem Vollkommenen durchdringt. Abrahams einziger Sohn war Isaak, Abrahams mit Sarah, und Gottes eingeborener Sohn ist Jesus Christus in Ewigkeit. Er ist der Heilsanker. Das feststehende Seelenheil ist allein in ihm. Jedes Schwanken, jede Wankung, Wanken ist ausgeschlossen, muss nicht sein, braucht nicht sein. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Das sollte den Hebräern gesagt werden und auch uns, damit wir stark bleiben im Glauben, egal wie es außen in dieser Welt aussieht, egal was auf uns zukommt, Jesus sorgt für die Seinen.